Frühlingszeit, schönste Zeit, macht das Herz ja so weit. Aber dann, naht der Sommer heran. Frische Dom und Salat, Sellerie und Spinat. Im August, wie im Traum, wie die Zwetschgen am Baum. Wenn der Pflaumenbaum nicht wär, wenn der Pflaumenbaum nicht wär, ach, wo kämen da die süßen Bläumchen her? In der heißen Sonnenglut, oh, wohl das tut, sind die Pflaumen so saftig und schmecken so gut. Wenn der Pflaumenbaum nicht wär, wenn der Pflaumenbaum nicht wär, ach, wo kämen da die süßen Bläumchen her? Ob sie blau oder braun, man muss sie gar nicht anschauen, weiß sie ein, nachher wirst du sie schon verdauen. Ich geh zum Wald, such ein Mädchen mir so bald. Gretelein, liebes Traum, aber wo? Pflaumenbaum. Reisen Sonnenklug, oh, wie wohl das tut, sind die Blau.